So soll ich dich nun meinen, du meines Lebens Lust. Du küssest mich zum Scheide, ich drücke dich an die Brust. Ach, liegen heißt das meine, scherzt und küsst. Ach, Liebchen heißt das Scheiden, wenn man sich fest und schließt. Will ruhen unter den Wer hat euch hier gesandt? Seid ihr ein herzliches Liebespaar aus der Ferne von meiner Süßen, aus der Ferne von meiner Süßen? Ich hör meinen Schatz, den Hammer erschwingt, was rauscht, was klingt, was dringt in die Weite, die Glocken geläuten durch Gassen und Platz. Am schwarzen Kamin, da sitzt mein Leben, doch geh ich vor. Die Flammen aufbrausen und lügen um ihn. gottgeborne Muse, geheimnisvolles Saitenspiel. Fang an, fang wieder an, deine melodische Klage. Des Knaben, der mir so lieb war, frisch grünenden Hügel und Frühlingsblüten unter Wiege streifend, übersättigt mit Wohl. Säuselt her in die Seite, angezogen von wohllautender Wehmut, wachset im Zug meiner Sehnsucht und aber auf einmal, wie der Wind heftiger hier stößt, ein holder Schrei der Harfe wiederholt mir zu süßen Erschrecken meiner Seele. Streut geschüttet.